Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Geschichte wiederholt sich bekanntlich nicht, dafür wiederholen wir Geschichten. Olaf Kosert begrüßt Sie aus den Archiven des Deutschlandradios mit einer weiteren Folge der alten RIAS-Krimireihe »Es geschah in Berlin«. Die lief zwischen 1951 und 1972 ganze 499 Mal. Es ging um wahre Kriminalfälle aus West-Berlin. In der Regel war das Kleinkriminalität, Diebstahl, Einbrüche, Drogendealerei. Was den Autor Werner Brink vor allem interessierte, war eher die soziale Komponente der Kriminalität. Warum wurde ein Mensch überhaupt kriminell? Das war und ist auch das Metier unseres Erinnerungshelfers Horst Bosetzky, seines Zeichens Krimi-Autor, Soziologieprofessor AD und nicht ganz unwesentlich für unsere Reihe echter Westberliner. Schönen guten Morgen, Herr Bosetzky. Ja, guten Morgen, ja. Ich möchte gleich mal Ihr Wissen um die Westberliner Besonderheiten in Anspruch nehmen. Wir werden in der heutigen Krimi-Folge hören, dass die amerikanische Militärpolizei eingreift und ein verdächtiges Auto anhält. Das heißt, die Amerikaner durften in West-Berlin auf diese Weise solche eigentlich ja hoheitlichen Aufgaben der Westberliner Polizei übernehmen? Ja, ja, nach dem alliierten Kontrollratsgesetz, ja. Sie waren ja Besatzungsmacht, Schutzmacht kam erst später. Besatzungsmacht, und ich habe als Kind natürlich auch mir die amerikanischen Jeeps bewundert. Ich habe immer gedacht, die seien dazu da, die betrunkenen amerikanischen GIs nach Hause zu bringen, wenn die aus den Bars in der Dudenstraße wieder nach Tempelhof Air Force Basis gebracht werden sollten. Aber wir haben sie als nützliche Ordnungsstifter angesehen und haben uns zu Weihnachten Jeeps schenken lassen. Was war schon, für Kinder war das schon gewaltig, wie die da drin saßen. Das war was Besonderes, sind also auf dem Kudamm auch wahrscheinlich zu sehen gewesen, Patrouille gefahren. Wir werden das gleich hören. Die amerikanische Militärpolizei greift in eine Autofahndung ein. Damit zu unserem heutigen Fall aus der Serie »Es geschah in Berlin«. Es ist die Folge 435 vom Februar 1968. Es geht um einen jungen Mann, der eine vielversprechende Karriere als Musiker vor sich hat, dann aber doch irgendwie auf die schiefe Bahn gerät. Ganz interessantes Beispiel dafür, wie beiläufig manchmal kriminelle Karrieren entstehen. In der Hauptrolle ausnahmsweise nicht Kommissar Z, sondern sein Kriminalistenkollege Kommissar Frank. Der lässt sich in ein Beatlokal ausführen, wie das damals noch hieß, um einfach mal zu schauen, was die Jugend denn so treibt in ihrer Freizeit. Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Sehr nett. Wirklich. Sehr nett. Ich wusste ja, hier wird es Ihnen gefallen. Darum habe ich Sie auch mal mitgeschleppt, Herr Frank. No, mitgeschleppt. Ich bin Ihnen wohl ziemlich freiwillig gefolgt. Kennen Sie die Jungs von der Kapelle näher? Nö, das ist eine ziemlich neue Band. Mhm. Die spielen erst seit kurzem hier. Warum? Ach, nur so. Ich finde die tüchtig. Der Schlagzeuger ist ja großartig. Sie verstehen offenbar was davon. Nun, sagen wir mal, ich versuch's, nicht? Ach so, Sie hatten wohl gedacht, ein Kriminalbeamter ist durch und durch amusisch, was? Ja, das nicht gerade. Ja, ja, ja, aber so ungefähr, nicht? Ja, wirklich sehr nett. Hallo, junger Mann. Ja, bitte? Na, kommen Sie doch ruhig mal ein bisschen näher. Entschuldigen Sie. Bitte, bitte. Sie wollten mich sprechen? Ja, nur ich wollte Ihnen sagen, ich finde Sie ausgezeichnet am Schlagzeug. Das ist nett. Sind Sie schon lange dabei? In dieser Band hier spiele ich erst ein paar Wochen noch. Mhm. Und ich mache jetzt schon eine ganze Weile. Naja, es macht Ihnen aber Spaß, wie ich sehe. Ja, klar, sehr. Wie heißen Sie, wenn ich Rainer. Aber entschuldigen Sie, wir spielen weiter. Ach so, ja, ja, bitte, bitte, natürlich. Netter Junge. Ruhig, natürlich. Ja, irgendwie sehr sauber. Eben. Meine Unterhaltung mit dem Jungen in diesem Beatlokal hatte keinen besonderen Anlass und schon gar nicht irgendeinen dienstlichen. Nur bei meiner jetzigen Dienststelle, da haben wir häufig mit Jugendlichen zu tun und ich suche gern jeden möglichen Kontakt mit jungen Leuten. Gerade außerhalb der Diensträume. Man will ja so gut als möglich verstehen, mit wem man es zu tun hat. Und ich habe auch die Absicht, mal wieder dieses Lokal zu besuchen. Ja, und dann bin ich eines Abends unterwegs, wieder mit diesem Bekannten, mit dem ich zum ersten Mal in jenem Lokal war. Ich könnte Ihnen heute mal einen ganz anderen Schuppen von dieser Sorte zeigen. Ja, bitte, gern. Achtung, Achtung. DHQ-Durchsage neu für alle. Für alle. Fahndung. Gesucht wird der PKW mit dem polizeilichen Kennzeichen Bertha-Dora-Dora 9021. Dora-Dora 9021. PKW gehört heranwachsenden Jugendlichen, 20 Jahre alt, der als vermisst gemeldet ist. Ende. Wieder mal eine ausgebüxt, wie? Oh, das ist ihm was passiert. Wo ist das andere Lokal, das Sie mir zeigen wollten? Das ist am Brandenburgweg. Na ja, bitte, gut. Dieses andere Lokal war an jenem Abend geschlossen. Und daraufhin sind wir dann noch mal in das erste gefahren, wo wir den jungen Schlagzeuger, den Rainer, kennengelernt hatten. Ja, das ist eine neue Kapelle jetzt. Die Sie meinen, spielt nicht mehr bei uns. Soviel ich weiß, gibt es diese Bänder gar nicht mehr. Da war irgendein Krach und die jungen Leute sind auseinandergegangen. Schade, waren gerade ganz durch die Jungs. Ein paar Wochen später, bei uns war es ziemlich rund gegangen, wie man so sagt. Wir hatten eine Unmenge von Diebstahlsanzeigen zu bearbeiten. Unter anderem unaufgeklärte Einbrüche, die offenbar von der gleichen Tätergruppe begangen worden waren, die schon seit ein paar Monaten unterwegs war. Also, wie gesagt, ein paar Wochen später war ich gerade wieder unterwegs. Achtung, Achtung! DHQ-Durchsage neu für alle. Für alle. Der seit langem zur Fahndung ausgeschriebene PKW mit dem polizeilichen Kennzeichen Bertha-Dora-Dora 9021. Dora-Dora 9021 ist durch eine Streife der amerikanischen Militärpolizei gestellt worden. Die Insassen, drei Jugendliche zwischen 20 und 22 Jahren, sind durch eine hinzugezogene Funkwagenstreife der Schutzpolizei dem nächsten Revier zugeführt worden. Im Fahrzeug wurde umfangreiches Diebesgut vorgefunden. Fahndung nach Bertha-Dora-Dora 9021 ist einzustellen. Ende. Am anderen Morgen werden meiner Dienststelle die drei Jugendlichen überstellt, die da dem zuständig nächsten Revier zugeführt worden waren. Ich möchte zunächst den Halter und Fahrer des PKW sehen, der ja so lange schon zur Fahndung ausgeschrieben war. Als Kollege Hille mir den jungen Mann meldet, da ahne ich noch nicht, dass ich Sekunden später eine Überraschung erlebe. Ja? Der vorläufig festgenommene Rainer Bückwand zur Vorführung. Ja, bitte. Setzen Sie sich mal dahin. Danke. Hallo? Sie kenne ich doch schon. Ich wüsste nicht. Was sind Sie vom Beruf? Kommt drauf an. Was heißt das? Haben Sie mehrere Berufe oder bieten Sie was zur Auswahl an, je nachdem? Was haben Sie gelernt? An sich war ich Bauarbeiter. An sich und sonst? Ich habe zuletzt meistens als Schlagzeuger gearbeitet. Also doch, ich dachte schon, ich irre mich. Wir kennen uns doch aus einem Beatlokal. Wo war das noch? In der Frieseallee oder so ähnlich, ach, nicht? Ach, das meinen Sie. Ja, da hatte ich mal gespielt. Das ist jetzt aber schon 2 Monate her. Und unsere Band ist damals aufgeflogen. Ja, habe ich gehört, ja. Ja, und wie kommen wir jetzt dazu, mit der Polizei zu tun zu kriegen? Tja, Pech gehabt, nicht? No. Ich glaube, Pech zu haben ist nur die eine Seite einer Sache, wenn man festgenommen wird. Erst muss man doch wohl mal überhaupt einen Anlass dazu gegeben haben, oder? Sicher. Na, dann wollen wir uns mal ein bisschen eingehender unterhalten, wie? Ich bin verpflichtet, dich darauf hinzuweisen, dass du nicht auszusagen brauchst, wenn du nicht willst. Nee, ich sag schon alles. So, na ja, dann umso besser. Dann erzähl doch mal, wieso du überhaupt... Ach so, jetzt bin ich unversehens ins Du reingerutscht. Bitte, das macht mir nichts. Nicht? Na, dann fein. Ja, Rainer. In den Monaten zwischen deiner Tätigkeit als Schlagzeuger, da warst du doch sehr tüchtig, glaube ich. Tja, das haben jedenfalls viele gesagt. Ja, ja. Na, und zwischen der Tätigkeit und heute, da muss doch wohl einiges passiert sein, dass du jetzt bei mir hier landest, wie? Ja, ja, sicher. Könntest du, wenn du schon bereit bist zur Aussage, wohl ein bisschen weniger einsilbig sein? Ich glaube, dann kommen wir besser voran. Wo hast du zuletzt gewohnt? Bei den Eltern? Nee. Du hast aber noch Eltern. Ja, aber da war ich nicht mehr. Da hatte ich die Schnauze voll. Ah, so ist das. Bist du heimlich von zu Hause weg? Und warst du deshalb als vermisst gemeldet? Das weiß ich gar nicht, dass ich als vermisst gemeldet war. Ich dachte, das interessiert den Alten gar nicht mehr, wo ich stecke. Also, es hat Krach zu Hause gegeben. Ja. Mit deinem Vater. Ja, mit Mutter auch. Und das war so schlimm, dass du gleich auch davon bist? Gleich kann man ja nicht sagen. Na, genug hatte ich das ja mitgemacht. So. Naja, dann reg dir doch mal alles von der Seele. Was hattest du denn so alles mitgemacht? Wenn sie mich doch nicht ernst nehmen, dann brauche ich ja nichts zu sagen. Ja, Rainer, wie kommst du denn darauf? Ich nehme das sogar sehr ernst. Aber ich muss doch wohl mal erst ein bisschen mehr wissen, ehe ich mir ein Urteil erlauben kann. Stimmt? Vielleicht würden sie meinem Alten recht geben. Ich weiß ja nicht, bloß ich bin ja schließlich kein kleines Kind mehr, nicht? Wie alt bist du denn jetzt? 20. 20, naja, da bist du freilich ganz und gar kein Kind mehr. Nee, aber für meinen Vater. Der hat einen ja manchmal behandelt, als wenn man gerade erst aus den Windeln wäre. Ja. Doch, für jeden Pieps musste man um Erlaubnis fragen. Wenn man mal eine halbe Stunde spazieren war, dann hat er einen ausgefragt vorne und hinten um jede Einzelheit. Am liebsten hätte er wohl noch gewusst, wie oft man Luft geholt hat und warum man die Schritte nicht gezählt hat. Das kann man doch bloß eine Weile vertragen. Naja, und dann meine Schwäche fürs Schlagzeug. Das war für ihn schon früher Gift auf seine Mühle. Kannst du vielleicht mal endlich aufhören mit deinem Gebumse hier? Das ist kein Gebumse, Vater. Du sollst aufhören, habe ich gesagt. Junge, Junge. Trag mal für Mutter den Mülleimer runter. Dann gehst du mir Bier holen und hackst noch Holz in den Keller. Aber mindestens 4 Kasten voll, da kannst du austoben. Und für die 4 in deine Mathematikarbeit, da bleibst du bis Sonntag zu Hause. Die Woche kommst du mal nicht mehr raus. So ging das immer bei uns. Schon die ganzen Jahre. Ich gebe ja zu, in der Schule war ich kein großes Licht. Ich bin auch 2-mal hängen geblieben. Das hat mich ihm alles nicht so interessiert. Ich wollte so gern Musiker werden. Dazu muss man aber auch was gelernt haben in der Schule, Rainer. Ja, sicher, das sag ich ja auch nicht. Aber wenn der Mann bloß mit einem gebrüllt wird... Naja, erzähl mal weiter. Hast du dich denn mit deiner Mutter nicht besser vertragen? Ach, die war doch genauso. Da passen die beiden großartig zusammen. Und wenn sie mit mir fertig waren, dann haben sie sich eben gegenseitig angebrüllt. Mhm. Und glauben Sie mir, Herr Kriminalbeamte, das war wirklich manchmal nicht mehr schön. Ja, ich glaub schon. Wenn man zuweilen deine Dinge auch ein bisschen übertrieben sieht, nicht? Was ist denn dein Vater von Beruf? Maurerpolier. Und dadurch bin ich dann auch dazu gekommen, dass ich nach der Schule auf dem Bau arbeiten gegangen bin. Und da habe ich auch ganz schön verdient dabei. Und da habe ich mir dann ein Schlagzeug zusammengespart. Ruhe jetzt! Das hier keine Kneipe! Ich kann den Krach nicht mehr hören! Aber Mama, ich üb doch bloß. Du kannst die Teppiche klopfen gehen. Da kannst du auch üben. Hörst du jetzt endlich auf damit? Mama, verstehst du mich denn nicht wenigstens? Ich will doch weiterkommen. Guck mal, ich hab mir doch das Schlagzeug nicht bloß zum Spaß gekauft. Nee, zum Spaß nicht, um uns die Ohren voll zu trommeln. Du, wenn das noch lange so weitergeht, ist der ganze Kram mal einen Tag verschwunden, wenn du nach Hause kommst. Merk dir das. Und das haben sie dann tatsächlich auch gemacht. Mein ganzes Schlagzeug war mit einmal weg. Und ich wusste erst gar nicht, wo sie es gelassen hatten. Dabei bin ich jeden Tag wirklich fleißig arbeiten gegangen. Ich wollte ja Geld verdienen. Aber ich wollte eben auch eines Tages irgendwo in einer Beatband spielen und ich habe immer rumgehorcht, wo da was zu machen wäre. Ja, und da war ja auch was zu machen, ne? Wie ich ja selber weiß. Ach na, das war ja viel später. Erst hatte ich mal hier und mal da immer für einen Abend irgendwo zur Aushilfe gespielt. Und dann bin ich eines Tages nach Westdeutschland gegangen. war Schlagzeuger. Mit der Erlaubnis deiner Eltern? Ja, das heißt, ich hatte nicht gesagt, dass ich als Schlagzeuger gehe. Dann hätten sie mich vielleicht nicht gelassen. Ich war so ungefähr 4 oder 5 Monate weg. Dann bin ich wieder nach Hause gekommen. Und da hatte ich so viel Geld, dass ich mir ein Auto kaufen wollte. Sie machen? Ja, ich fahre furchtbar gern. Das hast du mit vielen anderen gemeinsam, Rainer. Und du solltest deinen Vater nicht übel nehmen, wenn er damit nicht so ganz einverstanden war. Doch, er war ja einverstanden. Und weil ich es nicht auf einmal bezahlen konnte, da hat er auch noch die Bürgschaft übernommen. Na bitte, das ist doch großartig. Da kannst du dich doch gar nicht beklagen. Naja, das war mal so eine Strähne von dem Alten. Und der hatte wohl auch gedacht, ich bleib jetzt beim Bau. Ich bin ja auch jeden Tag gegangen und hab gearbeitet. Also schön. Du hast dir dann also tatsächlich das Auto kaufen können? Ja. Und das war das Fahrzeug, um das es jetzt hier geht, mit dem Kennzeichen Bertha Dora Dora 9021. Ja, das ist es. Na gut. Ja, nun, mal weiter, Rainer. Naja, eine Weile ging das so, aber ich war immer darauf aus, dass ich wieder in einer Beatband spielen konnte, nicht? Ja. Und ich hatte dann noch Aussichten. Bei einer Band in Hallensee. Es stand bloß noch nicht fest, genau wann. Es konnte jeden Tag sein. Und da habe ich dann vorsichtshalber nichts anderes angenommen und dadurch gab es natürlich wieder Krach zu Hause. Schluss jetzt! Ruhe hier! Jetzt habe ich endgültig genug! Wenn du nicht mehr arbeiten gehen willst, denn dann... Vater, ich will ja arbeiten gehen. Darum übe ich ja. Das nennst du Arbeiten üben? Das vollendste Reihe ist das. Mit Krach machen im Herrgott den Tag stehlen ist das. Vater, ich... Ach, was halt's mal. Das ist morgen früh um 6:30 bei mir auf der Baustelle. Nein, Vater, ich... Aber nur red nicht dazwischen. Tust, was ich sage. Und damit hat sich's. Tja, Rainer. Auch auf die Gefahr hin, dass du jetzt enttäuscht bist. Das alles ist ja von deinem Vater her ziemlich begreiflich, nicht? Zugegeben, man muss nicht gerade so brüllen, man soll gewiss sich auch um Verständnis bemühen, aber bitte stell dir doch mal vor, dass dein Vater einfach gemeint hat, du hättest keine Lust mehr zum Arbeiten. Nein, das kann er nicht gemeint haben. Er hat ja gewusst, dass ich mich wieder als Schlagzeuger beworben hatte. Er hat inzwischen auch längst gewusst, dass ich in Westdeutschland gutes Geld in Beatbands verdient hatte. Na schön, erzähl doch mal weiter. Ja, ich war dann am anderen Tag wieder bei der Band, wo ich einspringen und spielen sollte, aber die haben mich dann nochmal für 2 Tage vertröstet. Und wie ich nach Hause komme, ist mein Vater vor der Haustür gerade dabei, mein Schlagzeug auf den Handwagen zu laden. Da hat es vor allen Leuten einen furchtbaren Krach gegeben, weil ich natürlich nicht zulassen wollte, dass er mir wieder mein Schlagzeug wegnimmt. Das brauchte ich doch. Und außerdem hatte ich es mir doch selber zusammengespart gehabt. Ja, ja, ja. Und da habe ich mir vorgenommen, ich komme nicht eher wieder nach Hause, als bis ich Geld verdiene. Als Musiker, als Schlagzeuger? Naja, klar, was denn sonst? Naja, ich habe ja auch nur gemeint. Aber die haben mich dann immer wieder noch vertröstet und ich wusste schon nicht mehr, was ich machen sollte. 3 Tage war ich schon weg von zu Hause. Da sitze ich in einer Kneipe und überlege gerade, ob ich nicht einfach wieder abhauen soll nach Westdeutschland. Ja, aber wie denn, Rainer? Wovon denn? Ja, das wusste ich selber noch nicht. Ich sag ja, ich hatte gerade überlegt, da haut mir einer auf die Schulter. Mensch, Rainer, ich denke, das ist eine Fata Morgana, oder bist du wirklich? Ach, Jürgen, du. Ja, Icke. Du wärst denn da noch? Ach, der Dieter. Ist das sauber, wie? Tag, Rainer. Junge, wie jetzt denn? Na, Sie können sich ja vorstellen, wie das so ist, nicht? Wenn man sich nach Jahren wieder sieht. Der Jürgen und der Dieter sind beide 2 Jahre älter als ich, aber wir waren schon als Jungs die dicksten Freunde. Der Jürgen hat uns beiden anderen immer geholfen, wenn es eine Keilerei gegeben hat. Er ist nämlich wie ein Kachelofen. Jetzt wiegt er über 2 Zentner. 2 Zentner? Mit 22 Jahren? Ja, wirklich. Dafür ist aber der Dieter viel kleiner als ich. Naja, ist ja egal. Jedenfalls war die Freude groß bei uns allen dreien. Und die beiden wollten natürlich wissen, wie es mir geht und so. Ist ja klar. Na, ich habe selbstredend alles erzählt von meinem Alten etc. Na Mensch, dann kommst du zu uns, Junge. Und er ist da so lange rum mit so einem Stück Erzeuger. Wir beide, der Dieter und Icke, wir haben eine prima Bude. Hast du auch noch Platz? Und wo ist das? Na Mensch, eine ganz exklusive Gegend, Rainer. Wirst du sehen, komm mal mit. Da fahren wir mit 99er und dann... Nee, das werden wir nicht machen, Leute. Boah. Ich hab meinen eigenen Bus vor der Tür stehen. Was? Na, du bist da ein fähiger Mann. Na, dann mal los. Ich bin dann mit den beiden dahin gefahren. Das ist ganz draußen am Spaltener Weg. Das ist so ein Laumelände. Ja. Und da hatten die ihre Bleibe in der alten Wohnlaube. Ganz schön stabil. kleinen Herd und so. Die sind dann beide öfter mal weg, namentlich abends, aber ich bin nie mit. Manchmal sind sie erst mitten in der Nacht wiedergekommen, aber ich hab mir eigentlich nichts weiter dabei gedacht. Na, Rainer, jetzt willst du uns was einreden. Nee, bestimmt nicht, Herr Kriminalbeamter, bestimmt nicht. Damals, zu Anfang, ich hätte mir wirklich nie weiter was gedacht dabei. Na schön. Ja, du bist also da geblieben und daraufhin hat dann dein Vater die Vermisstenanzeige aufgegeben. Nee, das war später. Da ist da erst was anderes noch passiert vielleicht. Nach einer knappen Woche oder so. Da waren wir unterwegs, so nachmittags, und ich halte unterwegs, weil der Jürgen eine Zeitung aus seinem Kiosk holen wollte. Ich bin sofort wieder drinne, Kinder. Dann können wir weiter. Mann, ich werd ja blass, Dieter. Was ist denn? Da drüben kommt mein Alter angefahren. Meine Mutter ist auch drin. Mensch, die halten an. Die haben mich gesehen. Ja, fahr doch los, Mensch. Mensch, wir können doch nicht den Jürgen hier einfach abhängen. Das ist ja auch zu spät. Raus hier, junger Mann! Raus! Na los! Ja, aber ich bin doch ja nicht daran beteiligt. Raus, habe ich gesagt. Verstehen Sie denn kein Deutsch? Mach doch keinen Quatsch, Mama. Quatsch? Ich mach Quatsch? Ich werde dir zeigen, was Quatsch ist. Das ist Quatsch! Mama! Was denn? Willst du noch eine? Tja, das... Ja, sie vor anderen noch dazu zu ohrfeigen. Das war wohl wirklich Quatsch. Das war wohl wirklich eine unglückliche Reaktion ihrer Mutter, so begreiflich sie gewesen sein mag. Mein Vater kam dann noch dazu und der hat erst gebrüllt, sag ich Ihnen. Dann hat er mir die Wagenpapiere abgenommen und die Schlüssel. Ich musste wieder mit nach Hause. 6 Tage habe ich es ausgehalten. Dann hatte ich die Schnauze endgültig voll. Ich hatte rausgekriegt, wo mein Vater die Sachen von meinem Wagen verstaut hatte. Da habe ich sie mir dann wiedergeholt und bin abgehauen. Jetzt ein für alle Mal, das hatte ich mir fest vorgenommen. Mensch, Rainer, aus dir wird noch was. Und dass du den Schlitten mitgebracht hast, Mann. Wollen wir nicht ein anderes Nummernschild dran machen, das dir keiner entdeckt? Nee, das wäre ja Betrug. So was mache ich nicht, Jürgen. Ach, was hieß dir Betrug, Rainer? Jürgen hat ganz recht, Mensch. Das ist doch Selbsterhaltungstrieb, Mensch. Nee, komm nicht in Frage. Ich mache nicht unrealistisch mit. Ja, das war doch ein guter Vorsatz, Rainer. Ja, aber auch die besten Vorsätze sind ja wohl manchmal dazu da, vergessen zu werden, wie? Sie werden mir natürlich nicht mehr glauben, Herr Kriminalbeamter, aber ich habe niemals krumme Dinger vorgehabt. Und ich hätte auch niemals sowas mitgemacht. Ich bin da einfach reingerutscht. Ich habe schon gesagt, ich hatte mir erst nicht weiter dabei gedacht, dass der Jürgen und der Dieter öfter abends weggegangen sind, bis in die Nacht rein. Ja. Und da kamen sie dann den einen Tag an, es war auch so wieder so um 1 oder 2 rum. Und da packt der Jürgen, ich weiß nicht, vielleicht so 100, 120 Zigarettenpackungen, packt der Jürgen auf den Tisch. Na, was sagst du, Rainer? Zum Aussuchen, was du willst. Laut Extra, HW, Stäubesand, jede Sorte. Mensch, wo habt denn das alles her? Wir können das natürlich auch alles bezahlen. So ist das nicht, Rainer. Hier. Prima, wa? Wenn man bei den Zigaretten das Geld gleich mitkriegt, ne? Mensch, ihr habt da nicht etwa einen Automaten geknackt? Ehen? Nee, Rainer. 3. Das ist ja furchtbar, Kinder. Ja, Mann, dachst du, wir sind mondsüchtig? Etwa abends einmal losziehen? Jetzt wusstest du also Bescheid. Die beiden unternahmen Diebeszüge, wenn sie dich in der Wohnlaube zurückließen. Ja, das wusste ich jetzt, aber ich hätte keine Lust, da mitzumachen. Bloß, wo sollte ich hin? Die Laube war ein gutes Versteck für mich. Nach Hause konnte ich ja einfach nicht mehr. Na, du wolltest ja auch nicht. Nee, ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt wollte ich auch nicht, Herr Kriminalbeamter. Da haben Sie recht, aber... Schön, ich war jetzt im Bilde, wenn der Jürgen und der Dieter Lebensmittel angeschleppt gebracht haben. Gebe ich zu, aber... Was sollte ich auch machen? Und dann, nach ein paar Tagen, da hatten sie mich natürlich soweit. Jetzt, wo ich Bescheid wusste, hatte ich auch schon halb mit drin gehangen, nicht? Und da habe ich bloß noch einmal nee gesagt, wie sie wollten, dass ich so nachts rumfahre. Nächsten Abend habe ich es dann gemacht. Und so ging das dann weiter. Ich habe bloß irgendwo in einer Nebenstraße gehalten und habe gewartet, bis die beiden vollgepackt wieder ankamen und alles in mein Auto geladen haben. Zuerst war mir richtig ihnen schlecht dabei. Da hätte ich tatsächlich kotzen können, wirklich. Aber dann hatte ich mich dran gewöhnt. Ja, und zum Schluss hast du bei den Einbrüchen selber mitgemacht, nicht wahr? Nee, ich hab bloß Schmiere gestanden. Naja, also, das genügt doch. Ja, nun, haben sie uns ja. Sie werden es ja vielleicht nicht glauben, aber irgendwie ist mir direkt wohler dabei. Mir ist bloß nicht klar, wieso sie uns jetzt mit einmal gekriegt haben. Naja, das kann ich dir erzählen, Rainer. Das verdanken wir der Aufmerksamkeit einiger Leute in einem Lokal. Ah, das ist doch merkwürdig. Diese beiden jungen Burschen da, auf der Straße da drüben, die schleichen schon die ganze Zeit hier her und hin. Als suchen sie... Was werden sie schon suchen? Wahrscheinlich warten sie auf ihre Mädchen. No, ich glaube nicht. Ich möchte gehen vor die Tür und schauen. Ja, und auf der Straße dann sah dieser amerikanische Gast des Lokals, wie diese zwei jungen Leute, und das waren eben der Jürgen und der Dieter, an verschiedenen Autos auf die Türklinken drückten, wohl um festzustellen, ob diese Türen verschlossen waren. Und das tat sie auch an seinem eigenen Wagen, und daraufhin alarmierte er eine Streife der amerikanischen Militärpolizei. Und die kam nur gerade zurecht, wie die beiden zu eurem Wagen, also ich meine zu deinem, zurückkamen. Und die amerikanischen Militärpolizisten stolperten eigentlich mehr über das polizeiliche Kennzeichen, weil ihnen einfiel, dass dieser Wagen seit langem aufgrund der Vermisstenanzeige gesucht wurde. Dann kann ich mich also wieder bei meinem Alten bedanken, wenn ich jetzt geschnappt worden bin. Wenn der nicht die Anzeige aufgegeben hätte. Ja, so kann man es allerdings auch hindrehen, Rainer. Aber es wäre wohl kaum allzu viel passiert, wenn ihr nicht tatsächlich inzwischen so viel auf dem Kerbholz hättet. Dahinter wären wir nach diesem Zeitpunkt so und so gekommen, verlass dich drauf. Ja, das ist wohl klar. Das hätte schon unsere anschließende Ermittlungsarbeit zutage gefördert. Nun haben die jungen Leute allerdings auch gleich ihre Visitenkarte mit diesem PKW abgegeben. In dem Wagen war nämlich eine gehörige Menge Diebesgut verstaut. Naja, und was wir dann noch in der Wohnlaube vorgefunden haben, das war ja auch nicht von Pappe. Ja, ja. Ein ganzes Lager von Lebensmitteln, Gebrauchsgegenständen, mehrere Autoradios, ganze Batterien von Sekt und Weinflaschen, da und die Hosen, die alle aus einer Reinigung stammten. Das war nicht nur aus den Anhängern, die da angeklammert waren, zu sehen. Das ließ sich auch kontrollieren, weil die dazugehörigen Sakkos in der Reinigung zurückgeblieben waren. Warum eigentlich, Rainer? Naja, der Jürgen hat gesagt, Hosen passen fast immer, wenn sie bloß weit genug sind. Die hältst du mit dem Riemen. Mit den Jacken ist das schon schwerer. Und wir wollten ja die Hosen bloß für uns haben. Ach so. Naja, gut. Ja, na, dazu seid ihr ja wahrscheinlich auch erst gekommen, weil ihr an die Münzautomaten der Reinigungsfirma heran wolltet, ne? Ja, so war's wohl. Ich selber, wie gesagt, ich hab ja bloß immer gewartet. Aber das weiß ich, den Jürgen und den Dieter haben in der Hauptsache überhaupt bloß Automaten interessiert. Das andere, das war mir so nebenbei. Tja, was da so alles nebenbei noch zusammenkam, das wissen wir jetzt. Im Jahre 1967 hatten wir insgesamt 71.753 Diebstähle zu verzeichnen. Diese hier sind gewiss nur ein kleiner Teil davon. Aber wir fragen uns manchmal, ob ein Täter oder Mittäter wie dieser junge Rainer hier wirklich hätte dabei sein müssen. Niemand wird uns in den Verdacht bringen, dass wir eine Schuld bei anderen suchen wollen. Die persönliche Schuld solcher gestrauchelten Jungen bleibt, daran gibt es gar keinen Zweifel. Aber wir wollen noch einmal offen aussprechen, dass wir schon sehr oft die Erfahrung gemacht haben, der Kontakt zum Elternhaus, das richtige Verständnis zwischen Vater und Jugendlichen, ist sehr, sehr oft entscheidend für den Weg eines Jungen. Wo hier ein Mangel ist, da ist häufig die sogenannte schiefe Bahn nicht allzu weit entfernt. Das wollen wir einmal ernsthaft zu bedenken geben. Es geschah in Berlin. Das war wieder ein Fall aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommenden Namen waren frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink. Ton Heinz Opitz, Aufnahmeleitung Wolfgang Neusch und Regie Werner Oehlschläger. Thank you. Hier ist Deutschlandradio Kultur aus den Archiven. Wir haben gerade eine weitere Folge der Krimireihe Es geschah in Berlin gehört. Vom Februar 1968. Und ich nehme nochmal auf, was Kommissar Z hier eben am Ende gesagt hat. Ein Mangel im Verhältnis zwischen Eltern und Kind ist ein Grund dafür, dass junge Menschen auf die schiefe Bahn geraten, Herr Bosetzky. Mangel hieß noch Ende der 60er in der Regel autoritäre Erziehung, wie wir das am Beispiel von Rainer, dem Schlagzeuger, mitbekommen haben. Also eine Tracht Prügel und Ohrfeigen waren gang und gäbe. Ne? Ja, gang und gäbe. Also es gab Eskalationsstufen. Zuerst die Ohrfeige, gab mit der flachen Hand, wenn jemand einen Ring hatte, war es schmerzhaft. Aber wir haben uns pausenlos alle geprügelt. Man steckte das einfach weg. Nehmerqualitäten waren gefragt. Nächste Eskalationsstufe, der Ausklopfer. Man klopfte die Teppiche selbst unten auf der Teppichstange im Hinterhof. Und das war aus so Rohrgeflecht, das schmerzte schon ein bisschen mehr. Und der nächste Schritt war der Schürhaken, der Feuerhaken aus Eisen. Wir hatten ja alle noch Kohleherde. Das tat dann schon mächtig weh und sorgte auch für Verletzungen. Und dann kam Stubenarrest und Einsperren im Keller. Also heute haben wir eine Education by Icing Sugar, also mit Puderzucker, der irgendwo hingeblasen wird. Aber damals, da war noch die Nazizeit, die Nachwirkung. Hart wie Kruppstahl, zäh wie Sohlenleder und flenne nicht gleich. Und ich kenne jemanden, der wurde auf der Straße verprügelt von unseren Kameraden und ging nach oben und die haben mich gehauen und bekam sofort eine Backpfeife. Warum hast du, Idiot, denn dich nicht gewehrt? Also das war völlig normal. Eine Tracht Prügel gehörte zur Erziehung. Heute wäre das wahrscheinlich ein Fall fürs Jugendamt. Autoritäre Erziehung, autoritäre Strukturen, genau darum ging es ja auch der Studentenbewegung, den 68ern bei ihren Protesten. Das wird uns in der kommenden halben Stunde beschäftigen, der Februar 1968, in dem unsere Folge Es geschah in Berlin spielte. Um das Ganze geschichtlich einzuordnen, seit 1966 regierte in der Bundesrepublik eine große Koalition unter Führung der CDU. Kurt Georg Kiesinger war der Kanzler. Am 2. Juni 1967 wurde in Berlin der Student Benno Ohnesorg erschossen auf einer Demo gegen den Besuch des persischen Schahs. Das führte dazu, dass sich die Studentenbewegung auch an westdeutschen Unis immer mehr ausbreitete. Herr Bosetzky, Sie waren damals Ende 20, 30, glaube ich. Ja, ja, 38. Also ich war erst Student und dann Assistent zu der hohen Zeit der Studentenunruhen. Ja. Und Sie hatten mit Rudi Dutschke zu tun. Sie haben ihn erlebt. Er war 1968, 28 und einer der führenden, prägenden Figuren dieser Zeit. Ja, ich habe im Hörsaal oft hinter ihm gesessen, ihn beobachtet. Manchmal auch im Campus draußen auf der Bank mit seinem Gretchen. Und der war schon immer von der Stimme her ein bisschen so ein Eiferer. Er hat mich eigentlich an den Savonarola erinnert, den Prediger aus Florenz, der schon um 1500 einen Gottesstaat errichten wollte. Er war immer sehr, sehr eifernd und fiel natürlich auf, denn die meisten bei uns bedienten sich einer gepflegten, elaborierten wissenschaftlichen Sprache. Und solche Zuspitzungen mochten wir eigentlich gar nicht. Also er ist nicht durch große wissenschaftliche Leistung aufgefallen, sondern eben durch das Charisma, das man möglicherweise als Anführer von Massenbewegungen haben muss. Er galt als redegewandt, als ausgezeichneter Rhetoriker. Wir können uns das mal anhören. Der Rias hat Anfang Februar 68 mit ihm ein Telefoninterview geführt, um herauszufinden, wofür steht die APO eigentlich, die außerparlamentarische Opposition. Der Vorwurf, der gegen Sie vielfach erhoben wird, ist der, dass Sie jedoch eigentlich Utopisten seien, das heißt Dingen nachjagen, die real gar nicht zu verwirklichen seien oder aber erst in einer Zukunft zu verwirklichen sind, die im Augenblick keine Rolle spielt. Sehen Sie selbst das anders und sehen Sie sich selbst eigentlich mehr realistischer als Ihre Kritiker? Ja, der Utopievorwurf ist schon seit Jahrhunderten gegen alle diejenigen erhoben worden, die Forderungen hatten an die Gegenwart, die scheinbar über die Gegenwart hinausgingen. Insofern sind wir Utopisten, aber was heißt das schon? Dann, wenn das Denunziation ist, lässt uns das kalt. Eher ist das für uns ein Privileg, Utopist zu sein, denn das bedeutet zu begreifen, dass die Gegenwart in ihrer faktischen Existenz von uns verändert werden muss und verändert werden kann. Dass sie verändert werden kann, geben alle Kritiker von links bis rechts zu. Es geht nur um die Qualität der Veränderung. Und da stellt sich die Frage der Reform, der sogenannten Reform oder der wirklichen Veränderung in einem langfristigen Sinne. Für Letzteres sind wir. Und das hat wenig mit Utopismus zu tun. Wer uns vor anderthalb Jahren gesagt hätte, Wir würden 1967, 68 Zehntausende von Menschen mobilisieren können. Zudem hätten wir gesagt, du bist ein Utopist. Heute können wir das und insofern sollte sich der Utopismusvorwurf einfach schon praktisch ad absurdum geführt haben, dadurch, dass Tausende von Menschen gegenwärtig antiautoritär sich verhalten, Aktionen durchführen, Aufklärung machen. Das scheint mir doch alles andere als Spinnerei zu sein, sondern praktisch wirkliche kritische Tätigkeit von Schülern, Studenten, jungen Arbeitern und allen möglichen anderen Gruppen in der Gesellschaft. Oder sehen Sie das anders? Soweit richtig. Ich würde nur in der Tatsache, dass 10.000 zu mobilisieren sind, noch nicht einen Beweis dafür sehen, dass nicht diese auch durch eine Utopie zu begeistern und auf die Straße zu bringen wären. Das ist die Frage, womit begeistern wir Sie denn, beziehungsweise wofür kommen Sie? Sie kommen nicht so sehr für ein ausgearbeitetes Programm, das existiert nicht. Sie kommen, weil Sie Interessen, Bedürfnisse und Wünsche haben. Interessen nämlich, nicht mehr autoritär regiert zu sein, ob nun in der Schule, im Betrieb oder in der Universität. Dieses antiautoritäre Verhalten ist ein Grundelement unseres ganzen oppositionellen Denkens, das braucht nicht manipuliert zu werden, das bedarf keine Chefideologen, sondern das ist ein Grundverhalten der Opposition außerhalb der Institutionen heute und das ist materialistisch und alles andere als utopistisch. Der Kampf gegen autoritäre Strukturen, da formuliert Rudi Dutschke also nochmal ein Anliegen der außerparlamentarischen Opposition. Ein Interview vom Februar 68. Zwei Monate später, am 11. April 68, wird Rudi Dutschke bei einem Attentat schwer verletzt, starb an den Spätfolgen 1979. Wenn man sich die Springerpresse aus den Jahren 67, 68 mal anschaut, hatte die Mehrheit der Westberliner offenbar keine besonders großen Sympathien für die Studentenbewegung. Die BZ schrieb beispielsweise, die Berliner haben keinen Sinn und kein Verständnis dafür, dass ihre Stadt zur Zirkusarena unreifer Ignoranten gemacht wird, die ihre Gegner mit Farbbeuteln und faulen Eiern bewerfen. Wer Terror produziert, muss Härte in Kauf nehmen. Und die Morgenpost schreibt, die Geduld der Berliner Bevölkerung ist erschöpft. Wir sind es endgültig leid, uns von einer halberwachsenen Minderheit, die noch meist Gastrecht bei uns genießt, terrorisieren zu lassen. Herr Bosetzky, war das auch Ihr Eindruck, dass die Protestbewegung damals nicht besonders wohlgelitten war? Ja, also ich habe immer so ein bisschen gezögert, da voll mitzumachen. Es gab ja da auf der linken Seite zwei Studentenbewegungen, den SDS, den Sozialistischen Deutschen Studentenbund, wo Dutschke der Anführer war, und den SAB, den Sozialdemokratischen Hochschulbund, wo die gemäßigten Linken, die Sozialdemokraten drin waren, da habe ich auch dazu gehört. Und ja, immer so schwankend. Auf der einen Seite war das schon gut, andererseits aber habe ich mir gedacht, naja, man kann über unsere Politiker Schütz und so weiter, war damals Regierender Bürgermeister, noch so schimpfen. Aber wenn ich mir vorstelle, von Dutschke regiert zu werden und von den anderen, das erschien mir wesentlich schlimmer. Sie haben Klaus Schütz angesprochen, den damaligen regierenden Bürgermeister von der SPD. Er hat sogar prüfen lassen, den SDS zu verbieten. Und reagiert in einer Rede im Februar 68 auf die zunehmenden Studentenunruhen. In der vergangenen Woche hat sich die Lage an unseren Universitäten entscheidend verschärft. Hinzu kommt, dass wir eine Reihe von kriminellen Akten feststellen mussten, die offenbar ihren Ausgangspunkt in Veranstaltungen an einer der Universitäten hatten. Gleichzeitig ist es abermals nicht möglich gewesen, dass eine Gruppe von Veranstaltern einer als friedlich geplanten Kundgebung in der Lage war zu verhindern, dass diese Kundgebung zum Ausgangspunkt von bewusst terroristischen Akten auf dem Kurfürstendamm wurde. Wir haben uns deshalb noch einmal entschlossen zu unterstreichen, dass wir nicht davon ablassen werden, diesen Versuch, unseren Rechtsstaat handlungsunfähig zu machen, mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln, also den rechtsstaatlichen Mitteln, zu begegnen. Das bedeutet im Einzelnen: Erstens, wir stehen in enger Zusammenarbeit mit den Rektoren unserer Universitäten. Sie können sich darauf verlassen, dass jede Maßnahme, die Sie, das heißt also die Rektoren unserer Universitäten, in Ausübung ihrer Pflicht treffen, von uns voll mitgetragen wird. Zweitens, in Zusammenarbeit mit den Rektoren wird in diesen Tagen klargestellt, ob an allen unseren Universitäten das bestehende Ordnungsrecht noch ausreicht. Sollten wir zu Schlussfolgerungen kommen, dass es Universitäten gibt, die nicht mehr in der Lage sind, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Disziplinarordnungen den Lehrbetrieb ordnungsgemäß aufrechtzuerhalten, so wird der Berliner Gesetzgeber die erforderlichen Vorkehrungen treffen müssen. Drittens, wir sind entschlossen, nicht zuzusehen, dass an Universitäten kriminelle Handlungen zumindest angeregt, wenn nicht sogar gefördert und eingeleitet werden. Wir werden hinter den Universitätsinstanzen stehen, wenn sie uns dabei unterstützen, Veranstaltungen, die zur Vorbereitung dieser kriminellen Handlungen dienen, zu unterbinden. Viertens, gerade weil wir uns bemühen, das Demonstrationsrecht, das zu unserer freiheitlichen Lebensordnung gehört, zu gewährleisten, werden wir verhindern, dass Demonstrationen zum Ausgangspunkt von terroristischen Vorgängen in Berliner Straßen missbraucht werden. Unser Ziel ist also weiterhin, trotz aller Schwierigkeiten den Versuch zu unternehmen, ein modernes Hochschulgesetz zu schaffen. Unser Ziel bleibt, unseren Studenten die Möglichkeit zu geben, ihr Studium fortzusetzen und erfolgreich abzuschließen. Unser Ziel bleibt aber auch, unseren Professoren und Dozenten die Möglichkeit zu erhalten, dass sie wieder ihren eigentlichen Aufgaben an den Universitäten nachgehen können. Der regierende Bürgermeister von West-Berlin, Klaus Schütz, wie gesagt SPD-Mitglied und ein Gegner der Studentenbewegung, gehörte damit zu Ihrem Feindbild, Herr Bosetzki. Wie machte sich das bemerkbar? Wie hat die Studentenbewegung auf Schütz reagiert? Ja, mit dem Gesang, brecht ihm Schütz die Gräten, alle Macht ihn reden. Aber er war mir als Mensch sympathisch und ich hatte eigentlich wenig gegen ihn. Also bei mir war das so eine Schizophrenie, die innere Zerrissenheit. Einerseits fand ich Anti-Autoritäres gut, andererseits aber irgendwo war ich doch immer so ein bisschen Max Weber, Karl Marx und Niklas Luhmann als Soziologe immer zwischen den dreien pendelt und bei Max Weber war mir schon einiges klar und ich war auch Bürokratieforscher und da war mir also die existierende Staatsform und die Bürokratie und alles doch schon wesentlich lieber als das, was Che Guevara, Rudi Dutschke und andere angeboten haben. Die Studentenbewegung war relativ häufig auf der Straße zur damaligen Zeit, aber der Senat hat auch versucht, eine Bewegung auf die Beine zu stellen, hat zu einer Kundgebung aufgerufen auf dem John F. Kennedy Platz vor dem Schöneberger Rathaus am 21. Februar 1968. Das war eine Reaktion auf eine Anti-Vietnam-Kriegs-Demo auf dem Kudamm einige Tage zuvor. Vom Hause der ÖTV in der Joachimsthaler Straße hat sich ein Demonstrationszug aus Angehörigen des öffentlichen Dienstes hierher in Bewegung gesetzt. Die Mitarbeiter des Bezirksamtes Wilmersdorf sind vom Färbeliner Platz geschlossen hierher marschiert. Aber die meisten sind wohl einzeln gekommen. Das konnte man in den Nebenstraßen sehen, wie sie traubenartig aus den U-Bahn-Eingängen quollen. Die BVG hat übrigens Sonderbusse eingesetzt, die aus fast allen Bezirken die Kundgebungsteilnehmer hier zum Rathaus befördern. Und wenn wir diese Bilder auf dem John F. Kennedy Platz betrachten und sehen, mit welcher Spontaneität die Berliner dem Aufruf ihrer politischen Führung folgen, so möchte man meinen, es hat eben doch nur eines Anstoßes bedurft. Denn was sich in weiten Kreisen der Bevölkerung seit langem als latenter Unmut niederschlug, soll heute in dieser Kundgebung unüberhörbar und unübersehbar zum Ausdruck kommen. Die Ereignisse vom letzten Sonntag haben eben doch die Geduld und die Toleranzbereitschaft arg strapaziert und das Misstrauen gegenüber den allzu radikal artikulierten Reformbestrebungen der jugendlichen Demonstranten verstärkt. Und rote Fahnen und Hammer und Sichel auf dem Kurfürstendamm, Bilder von Rosa Luxemburg und Lenin, Bilder des ehemaligen südamerikanischen Revolutionärs Che Guevara. Beleidigende Plakate, wem kann man da verübeln, wenn er die Frage stellt, was hat das alles noch zu tun mit einem aktuellen und konkreten Protest gegen den Krieg in Vietnam? Die Kundgebung wird jetzt eröffnet. Es spricht zunächst Jürgen Grimming als Vertreter der Jugend, der Vorsitzende des Ringes politischer Jugend. Berlin steht für Freiheit und Frieden. Das war in der Vergangenheit so, und daran kann auch die kleine Zahl der Mini-Revoluzzer und Krawallmacher in dieser Stadt nichts ändern. Als Sprecher der jungen Generation stelle ich fest, es gibt keine Gemeinsamkeit zwischen der überwiegenden Mehrheit der Berliner Jugend und denen, die Lehrfilme zum Bau von Molotow-Cocktails zeigen, die Fensterscheiben einschlagen, die in den Kirchen randalieren, die gewollt oder ungewollt mit den Kommunisten gemeinsame Sache machen. Jürgen Grimming, SPD-Mitglied, damals Vorsitzender des Ringes politischer Jugend. 80.000 bis 100.000 Menschen waren bei dieser Kundgebung des Westberliner Senats. Herr Bosetzky, hat diese Gegendemo irgendwas verändert an der Stimmung in der Stadt? Die APO hat sich davon ja nicht wirklich beeindrucken lassen. Also meine Eltern, wenn ich die mal nehme für die Bevölkerung, meine Verwandten, die haben sich gar nicht beeindrucken lassen. Ich war da auch nicht. Ich meine, so viel war immer ein Olympiastadion voll. Okay, damit in Berlin auch eine Normalität. Nee, es hat uns nicht weiter beeindruckt. Also weder die eine oder andere Seite noch sonderlich von ihren Haltungen abgebracht. Die DDR-Regierung bzw. der DDR-Rundfunk muss beeindruckt gewesen sein von dieser Großkundgebung, die der Westberliner Senat organisiert hat. Die Ostberliner Radiomacher schlugen sich nämlich damals auf die Seite der Westberliner Proteststudenten und komponierten kurzerhand ein Spottlied auf die antikommunistischen Gegendemonstranten. Es ergeht der Ruf der Obrigkeit in ihrer schweren Zeit nach rechtsstaatlichen Mitteln für jene, die da kritteln an dem Staat, den sie lieben sollen. Ja, da gibt es feine Mittelchen fürs kleine Michelchen, wenn es nicht hört, wie sich gehört. Es ergeht der Ruf der Obrigkeit in ihrer schlimmen Zeit nach rechtsstaatlichen Bütteln für jene, die da schütteln ihre Köpfe, wenn sie nicken sollen. Ja, da gibt es feine Büttelchen fürs kleine Michelchen, wenn es nicht hört, wie sich gehört. Es ergeht der Ruf der Obrigkeit in ihrer finstern Zeit nach rechtsstaatlichen Knüppeln für jene, die da nippeln an der Wahrheit, die sie meiden sollen. Ja, da gibt es feine Knüppelchen fürs kleine Michelchen, wenn es nicht hört, wie sich gehört. Es ergeht der Ruf der Obrigkeit in der bedrängten Zeit nach rechtsstaatlichen Kitteln für jene, die da rütteln an der Ordnung, die sie halten sollen. Ja, da gibt's gestreifte Kittelchen fürs kleine Michelchen, wenn es nicht hört, wie sich gehört. Ein polemischer Song des DDR-Rundfunks, eine Kritik an den Kritikern der Studentenbewegung. Und das passt auch zu einem offenen Brief der DDR-Regierung, in dem Walter Ulbricht die westdeutschen Studentenproteste ausdrücklich begrüßt. Bin mir sicher, die Studenten in der DDR hätten sich über so viel Toleranz und Ermunterung zur Kritik sicher auch gefreut. Im Frühjahr 1968 erlebt also die westdeutsche und Westberliner Studentenbewegung einen vorläufigen Höhepunkt. Am 30. Mai dann verabschiedete der Bundestag als Reaktion darauf die Notstandsgesetze. Damit sollte im Krisenfall die Handlungsfähigkeit des Staates gesichert werden. Das war jetzt viel Protest und viel Konflikt. Deshalb gönnen wir uns kurz vor dem Ende der Sendung noch einen kulturellen Höhepunkt des Jahres 1968. Das erfolgreiche Broadway-Musical Fiddler on the Roof, der Fiedler auf dem Dach, feiert in Hamburg Deutschland Premiere unter dem Namen Anatevka. Das Stück spielt im ukrainischen Städtel Anatevka um 1905 vor dem Hintergrund der zaristischen Judenverfolgung. In der Hauptrolle als Tevje der israelische Sänger und Schauspieler Shmuel Rudensky. Herr Bosetzki, das war 23 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, nach dem Ende des Holocaust. Hat denn damals Ende der 60er in West-Berlin jüdische Kultur schon wieder sichtbar stattgefunden? Na, sichtbar nicht, aber bei mir zu Hause, ich habe ja jüdische Wurzeln, jüdische Verwandte. Wir haben auch teilweise so gesprochen. Nu, mein Vater war Telegrafenbauhandwerker und hatte mal bei einem jüdischen Weinhändler Kabelsverlege im Keller. Und er sagte, vor Angst, dass ihm die Weinballons zertreten werden. Nu, so werden wir treten auf die Ballons. Und so haben wir teilweise auch gesprochen. Unsere Verwandten waren teilweise auch wie Hans Rosenthal in den Lauben versteckt und andere in den USA und der Schweiz haben alle überlebt, gab schöne Care-Pakete. Aber ich hatte auch einen engen jüdischen Freund, Schmuel, nicht Schmuel Rudensky, auch ein Schmuel, und hatte immer jüdische Kultur, aber er bin auch mit in die Synagoge gegangen, aber eigentlich im öffentlichen Raum habe ich das nicht erlebt. Das entwickelte sich dann erst in den 70er, Ende der 70er, Anfang der 80er wieder dazu beigetragen. Hat, wie gesagt, das Musical Anna Tefka. Im Mittelpunkt steht der jüdische Milchmann Tefje, der seine drei ältesten Töchter unter die Haube bringen möchte. Wir hören aus der Rolle des Tefje Schmuel Rudensky mit dem wohl bekanntesten Song aus diesem Musical, Wenn ich einmal reich wäre. Lieber Gott, schick uns die Medizin. Die Krankheit haben wir schon. Ich will mich ja nicht beklagen, aber mit deiner gütigen Hilfe, o Herr, sind wir fast am Verhungern. Du hast viele, viele arme Leute geschaffen. Ich sehe natürlich ein, dass es keine Schande ist, arm zu sein. Aber eine besondere Ehre ist es auch nicht. Was wäre denn nun daran so furchtbar, wenn ich auch ein kleines Vermögen hätte. Wenn ich einmal reich wär, oje, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bom. Alle Tage wär, bidi, bom. Wär ich ein reicher Mann, braucht nicht zur Arbeit. Oje, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bom. Wäre ich kein reicher Bidibam. Eidl, deidl, deidl, deidl, dam. Legendär dieser Song aus dem Musical Anna Tefka. Schmuel Rudensky war das als Tefje, der Milchmann, Wenn ich einmal reich wäre. Das führt uns in gewisser Weise zu unserer nächsten Folge aus der Krimireihe Es geschah in Berlin. Eine junge Dame wäre gern wohlhabend, würde so gern in Saus und Braus leben. Und weil sie sich das nicht leisten kann, lässt sie sich von einem ziemlich dreisten Gauner anheuern, um solventen Herren das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wie alt sind Sie? Ich bin 28. Nee, ich meinte, wie alt Sie wirklich sind. Ich hab's ja gerade gesagt, 28. Ach, ich hätte gedacht, Sie sind schon aus dem Schneider. Sie sind ja sehr liebenswürdig. Ja, entschuldigen Sie schon, aber man weiß doch, wie es beim Film zugeht, nicht? Da werden immer so ein paar Jahre runtergeschwindelt. Aber in unserer Branche ist das anders. Wir wollen wissen, was wir vor uns haben. Ein gut abgehangenes Steak und so ist uns auch viel lieber als ein notgeschlachtetes Kalb. Also, Sie sind Filmschauspielerin, ja? Ja. Auf gut Deutsch Statistin oder wie ihr das da nennt. Sie meinen Komparsin? Naja, jedenfalls kein Star, sonst hätten Sie sich ja nicht bei mir gemeldet, nicht? Aus dem Teentop kenne ich Sie nicht, jedenfalls nicht aus einer Hauptrolle. Ich bin Edelkomparsin. Na, edel ist gut, ja. Ja, das ist die Fachbezeichnung, das wissen Sie wohl nicht. Ja, ist mir auch ganz wurscht. Und nun wollen Sie in die Gastronomie. Ja, wollen. Es ist ja wohl bekannt, dass bei uns hier mit der Filmerei so ziemlich Ebbe ist. Und da hat mir eine Freundin den Tipp gegeben, doch mal bei Ihnen nachzufragen. Sie könnten immer was brauchen, besonders auch eine attraktive Frau. Ja, sicher, sicher. Eine Schönheit sind Sie ja gerade nicht. Aber danke. Nee, also ich bin gerne ehrlich. Aber dafür haben Sie so das gewisse, ja, wo ein Mann sich was von verspricht, nicht? Ja, da muss sich die Edelkomparsin einiges anhören, um den Job zu bekommen. Was das für ein zwielichtiges Geschäft ist, dem sie nachkommen soll, was sich damals Anfang der 70er tatsächlich so abgespielt hat in West-Berlin, das hören Sie in unserer nächsten Folge Es geschah in Berlin am 1. November. Für heute verabschieden sich wie immer gesetzestreu und rechtskonform Horst Bosetzki und Olaf Kosas. Ja, tschüss dann.